Classic Video Games Radio. Ja, einen wunderschönen guten Abend da draußen hier. Herzlich willkommen zur Classic Video Games Live. Nein, Classic Video Games Radio Hitparade Nummer 4. Mit Apprentice. Und Sabrina. Hallo zusammen. Genau, ich komme schon völlig durcheinander hier bei den ganzen Sendungen, die wir hier schon mittlerweile machen. Live, Radio, Retro Quatsch, Hitparade. Jukebox, Interplay, Zocker. Ach Himmel, Herrgott, das ist ja Wahnsinn. Ich blick pass selber nicht mehr durch. Ja, an einem schönen sonnigen Tag wie heute, ist ja schon fast hochsommerlich, zumindest hier in Euskirchen. Ja, es wird noch schlimmer die nächsten Tage. Gibt es hier heute quasi 26 neue Tracks, die darauf warten, von euch bewertet zu werden. Ja, gibt während der Sendung Votings ab. Ich erkläre euch das gleich, wie das noch genau funktioniert. Gebt Votings ab und ab 60% pro Stimmen gibt es quasi, ja, wird der Track sozusagen in unsere 24-Stunden-Playlist eingefügt. Genau, das werden wir dann auf jeden Fall machen. Wie gesagt, wenn der Track euch nicht gefällt, gebt ihr ein X im Chat an und gefällt euch der Track sehr gut, dann gibt es sozusagen ich höre nichts. Ah, jetzt. Ich wollte sagen, rede ich hier gegen eine Wand, müsst das mir sagen. Na, die anderen hätten sich schon gemeldet. Genau, und gefällt euch der Track sehr gut? Einen Stern. Ja. Und werden wir jetzt einfach mal machen. Ich werde jetzt mal den Bot nämlich dazu starten. Ich habe das nämlich automatisiert, zumindest ein wenig. Und das werden wir heute mal in einer Premiere einfach mal ausprobieren. Ich kratze etwas. Okay. Muss ich vielleicht ein bisschen runterdrehen? Habe ich gerade gemacht. Ich habe das eigentlich ausprobiert. Was ist denn kratschen? Kratzt. Ja, kratschen. Kratzen. Ah, der CVG-Bot. So, lest euch das mal kurz durch. Wir haben es versucht, kurz zu halten. Ja? Gefällt der aktuelle Song, so schreibt ihr einen Stern in den Chat. Gefällt euch der Song nicht, dann schreibt bitte ein X. Wenn er euch auch nicht so mittelmäßig gefällt, macht auch einen Stern, ja? Also macht nur ein X, wenn er euch überhaupt nicht zusagt. Das ist ganz wichtig dabei. Und wie gesagt, den Rest, der steht ja da, ne? Bitte beachten, für einen Stern, ne? Oder ein X pro Abstimmung, ne? Spaßvögel, die bei super tollen Songs ganz, ganz viele Sterne hintereinander schreiben, werden stillschweigend ignoriert. Ja, also das zählt nicht als Wertung, ja, also wenn ihr ganz viele Sterne hintereinander macht, reagiert ihr ja gar nicht, ja, also eure Stimme wird nicht als positiv gewertet. Das ist dabei wichtig zu beachten, also immer nur einen Stern machen und sonst nichts dahinter schreiben, ja, weil sonst wird eure Stimme nicht gewertet oder nicht gezählt. So, das ist wichtig dabei. Das gleiche gilt natürlich für das X. Ne? So, ich würde sagen, wir versuchen das einfach mal. Und ansonsten möchte ich erst noch ein paar Leute im Chat noch hier begrüßen. Da wäre dann 8-Bit Dynasty, Aeonium, Hellcat, CF, Kellenmeister, Locutus, MTH, Muck, Neko und Dennis, North, René Meyer, Dennis, Neko. Neko und Dennis, die sind beide zusammen am PC. Und der Dennis. Und deswegen fragt Neko, wie es ist, wenn Dennis einen Stern abgibt. Das geht nicht. Der Dennis muss bei uns in den Chat rein. Ja, die haben aber nur einen PC. Funktioniert nicht. Also einen Laptop. Ja, dann muss er mit dem Handy rein. Es geht ja. Ne? Mit den Smartphones von heute gibt es IRC-Clients, die man dann quasi unseren Channel drin aufrufen kann. Ja, und theoretisch geht das dann auch. Dann könnte er dann damit voten. Also ich kann jetzt nicht für eine Person zwei Votings reinmachen. Also das zumindest ist das jetzt gerade im Moment nicht möglich. Ich glaube aber auch nicht, dass das in Zukunft möglich sein wird, weil das halte ich ein bisschen für... Das ist irgendwie blöd. Ich weiß nicht, wie ich das... Ne, das kann man nicht werten irgendwie. Das muss dann schon für eine Person gilt jeweils ein Vote. Ja. Wie gesagt, das könnt ihr mit dem Handy probieren. Es gibt ja auf unserer Webseite gibt es ja die jeweiligen Adressen dazu, wie unser Chat auch mit externen Clients sozusagen zu erreichen ist. Und zwar unter Optionen, unter dem Flash Player. Nee, stimmt nicht. Das stand da mal drin. Okay. Muss ich gleich mal suchen. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal den ersten Track, glaube ich, hier einspielen, um das jetzt mal auszuprobieren. Wie gesagt, ihr kennt das, Stern oder X. X, wenn er euch überhaupt nicht gefällt. Stern, mittelmäßig bis sehr gut. So, das ist eure Devise hier. Da habe ich gesagt, 26 Tracks heute, sehr bunt gemischt. Chiptunes sowie auch Remixe zu alten Videospielen von früher. Und ja, alles Videospiele, glaube ich. Ich weiß nicht, ob auch eventuell auch Demo-Soundtracks dabei sind. Also wie ich das sehe, müssen alles Spiele sein. Ja. Es könnten aber auch Demo-Sounds dabei sein, die dann als Remix gemacht wurden. So, der erste Track hier für heute Abend. Michael Gibbs und Xenon, The Real Extra Blast Remastered. So, und sobald ich jetzt hier diesen Befehl hier in den Chat eingebe, könnt ihr voten. So, ihr seht das jetzt. Schreibt einen Stern für mag ich oder ein X für mag ich nicht. Ihr seht es da auch, der Bot schreibt das nochmal auf. Ne? Und genau, du machst wieder einen Stern. Ne? Scud, da steht auch alles. Ganz genau, Scud ist auch da, wunderbar. Ja, wie gesagt, mehrfach Sterne pro einem Posting werden nicht anerkannt. Ja, nochmal ganz wichtig. So, ich spiele den Track jetzt einfach mal ein. Und wie gesagt, dann könnt ihr das mal ausprobieren. Ich empfehle euch allerdings, einen Vote erst zu machen, wenn der Track vorbei ist oder kurz vor Ende. Ihr seht ja, wie lang der ist. Es stand ja dabei, 3 Minuten 18. Auf unserer Webseite seht ihr ja, wie lange der Track gerade schon läuft. Ja, könnt ihr euch denn da so ein bisschen dran halten, so ein bisschen dran gucken, wann ihr eventuell ein Voting abgibt. Aber ich werde natürlich erst, ihr könnt so lange voten, wie ihr wollt, ja. Erst sobald ich den zweiten Track hier im Chat quasi anzeige, erst dann wird für den nächsten Track gewotet. Also ihr könnt so lange voten, wie ihr wollt. Sobald ihr seht, dass ich den zweiten Track hier eingebe, ist es vorbei für den ersten. Ne? So, Michael Gibbs jetzt hier mit Xenon The Real Extra Blast. Viel Spaß! So, ja, Leute, da sind wir wieder. Der erste Track ist vorüber. Ihr könnt, so, nochmal von vorne. Der Chat ergibt eine Meldung raus. Einmal gibt er eine Meldung raus, wenn ihr eine Doppelwertung macht. Nur als Information. Macht ihr das nochmal, kommt dieser Hinweis nicht noch einmal. Ja, das heißt, ihr habt es nochmal macht, dann kommt Mehrfachstimme abgeben. Ja, ist nicht. Ja, richtig, genau. Aber das kommt dann nicht nochmal. Ne? So, du kannst jetzt zweimal Sterne hintereinander machen. Das macht er einmal pro Sendung. Ja? Das heißt, wenn ihr jetzt zwei Sterne macht während eines Songs, dann werdet ihr euch beim ersten Mal ermahnen, beim zweiten Mal nicht mehr. Aber ihr würdet es trotzdem nicht werten. Ja? Wie gesagt, das ist vielleicht besser, wenn wir das so machen, weil sonst spammt ihr mir nämlich hier den Chat voll. Ah, das wollen wir vermeiden. Locutus möchte eine Änderung, und zwar, dass der Bot nur Sterne und X tut er ja zählt, auch. Wenn der Post nur aus Sterne oder X besteht und nicht, wenn Sterne oder X in einer Textzeile drin vorkommt. Nee, tut er ja auch nicht. Macht er Hellcat ja auch nicht. Hellcat meint dabei schon. Nein, Hellcat hat mir gesagt, dass... Nein, das ist aber nicht so. Er schreibt es doch gerade selber. Wenn ein X in der Zeile, sagen wir mal, wenn ich jetzt sage, nix, das Wort nix schreibe, dann wird der Chatbot doch nicht drauf reagieren. Das wäre ja Quatsch. Nein, aber wenn du sagst, ich mache ein X, dann schon. Genau, richtig. Das ist ein Satz, wo der das auch nicht reagieren darf. Ein X aber muss alleine in der Zeile aber, stehen. Tut aber anscheinend schon, wie Locutus gerade feststellte. Ja, gut. Wenn ich jetzt aber den Satz schreibe, das ist ein X. So. Und schreibe das X aber nicht, ne? So, schreibe ein X. So, dann wird er den aber auch nicht erkennen. Habe ich das richtig verstanden? Wir sind wieder x-beliebige Leute, ganz genau, René Meier. Frank, schreib doch. Ach Marco, ich habe es doch eben probiert, deswegen sage ich ja. Ich war so. Dann muss Hellcat das ändern. Dann, das wäre nämlich blöd, wenn das dann so in einem Wort quasi drin vorkäme und so jemand dann quasi, ja, sein Voting rauskommt, ne? Ja, wäre vielleicht besser. Nein, das ist keine künstliche Intelligenz, es muss halt programmiert werden, ne? Ja. Und ja, der uns das ist ja auch nicht schlimm. Der uns das hier. Wir wollen ja auch das Programm bewerten bzw. Genau, verbessern eventuell. Genau, ne? Dafür ist das ja hier auch gedacht heute. Wir hatten es ja noch nicht im Einsatz. Das ist ja heute hier eine Premiere. Der Hellcat übrigens, der hier im Chat ist, der hat uns das Ding programmiert und zur Verfügung gestellt. Dafür danke nochmal für die Mühe. Und wie gesagt, sobald hier noch irgendwelche Bugs drin rumschwirren. Aber der Bot ist lustig, das gefällt mir. Ne? Werden wir das quasi machen. Er ermahnt René. Genau, okay. Ich würde sagen, dann fangen wir mal mit dem zweiten Track an. Ihr werdet jetzt sehen, welcher kommt. Ich werde den nämlich im Chat eintragen. So, das ist Hank. Lukas Drivchevsky, Tears from a Blind Eye. Genau, so sieht's aus. Viel Spaß mit diesem Track. Bin mal gespannt, wie ihr den bewerten werdet. We'll be right back. Ah, ist noch gar nicht zu Ende. Wow, 6 Minuten 7 war. 2 Minuten 32. Geht auch. So, das war er jetzt endlich. Ja, vorhin habe ich eben kurz dazwischen gequatscht. Muck meinte, das wertet ihn nur auf. Danke. Aber letzten Endes ist es natürlich der Song, der hier gewertet wird. Ja, wie gesagt, wie ihr ihn findet, ist jetzt eure Meinung. Und wie gesagt, wer noch nicht gewotet hat, kann das jetzt noch tun, bis dass ich quasi den nächsten Song hier in den Bot eingeben werde, der dann zum Werten freigegeben ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, weiß nicht, gab es noch was zu sagen jetzt? Nee, schöne Grüße an die Neuen, die jetzt hier im Chat gekommen sind. Da habe ich gesehen, glaube ich, Retro-Konsolen, den Silvio. Schönen guten Abend. Jola, ist das eine Sie oder ein Er? Ich habe keine Ahnung. Ich habe eben schon gedacht, es wäre eine Sie, aber keine Ahnung. Wir sind hier am Rätseln, Sabrina und ich. Ich weiß es nicht. Apprentice, sing doch mal ein Lied, wir voten dann. Oh, da kommen ja nur Xe. Hundertprozentig. Ach, der Schlonke ist auch da. Guten Abend. Unser Lost Caves Man. Ja, Scott hatte ich auch noch nicht begrüßt. Das war es eigentlich, ne? Dennis ist jetzt auch, Dennis hat jetzt sich ein eigenes Fenster gemacht. Yep. Mit einem, genau, da hätte ich auch selbst drauf kommen können eigentlich, ne, dass man ein zweites Fenster macht im Browser und dann den Chat nochmal aufruft, klar. Sowas. Yo. Ja, nächster Track hier, der dritte hier für heute Abend. Hyper Unknown. Nukes Groovy, 6 Minuten 7 geht da. Das seht ihr jetzt auch nochmal. Ja, ich gebe das jetzt in den Chat ein. Bitteschön. Man sieht auch dann gleich im Chat, wie viele Stimmen jetzt für den letzten Track quasi dafür waren und wie viele dagegen. Sieht cool aus. Hat er geschafft. So, Abstimmung für Song 3, Hyper Unknown, Nukes Groovy. Läuft jetzt. Ja, genau, muss ich auch einschalten. Läuft jetzt. Viel Spaß dabei. Mm-hmm. Ja, Leute, da sind wir wieder. Und ich hoffe, meine Mikros sind jetzt nicht mehr so übersteuert wie am Anfang. Lukutus gab mir den Hinweis, es ist etwas übersteuert. Mal schauen, wie es jetzt ist. Also Leute, es ist natürlich so, dass ich die Songs zwar rausgesucht habe, aber letzten Endes, wie der Aeonium auch schon gesagt hat, es ist natürlich jetzt nicht meine persönliche Playlist. Ich möchte es natürlich so machen, dass ihr damit entscheiden könnt, was da rein soll und was nicht. Und ich nehme jetzt mal auch mal Lieder, die mir im ersten Moment gefallen haben. Ich höre mir die ja nicht komplett an. Ne? Also wenn ich mir die anschaue, also wenn ich sehe, da gibt's was Neues, dann lade ich mir das runter oder höre mal so für 20, 30 Sekunden rein und denke mir, oh, klingt ja ganz nett. Aber letzten Endes, ich höre mir die nie komplett an, da habe ich keine Zeit für. Ich mache das jetzt hier auch erst während der Sendung eigentlich, ne? Dass ich mir die dann genauer anhöre und mal so auf mich wirken lasse. Und dann sage ich für mich selber auch, ob ich das jetzt gut fand oder nicht. Und mal abgesehen davon, Apprentice kann ja nicht immer alleine entscheiden, was er euch auf die Ohren gibt. Ne? Also muss auch mal was dabei sein, wo er selber vielleicht sagt, ist jetzt nicht so mein Track, aber vielleicht gefällt es ja jemandem von euch oder vielleicht sogar der Mehrheit von euch. Es muss ja nicht immer nach Markus Geschmack gehen. Und das ist ja der Sinn quasi dieser Sendung, weil meine Einschätzung alleine ist es natürlich jetzt nicht. Ne? Sonst bräuchte ich die Sendung nicht machen und lade alles runter, was nur mir gefällt. Und letzten Endes Aeonium, gibt doch nicht solche Sachen. Also wirklich. Das bleibt doch ein Geheimnis. Nee. Genau. Ja, aber so sieht's aus. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Track jetzt letzten Endes von euch gewertet wurde. Nur mal gerade so als Rückmeldung, sind die Mikros jetzt zu leise als vorhin oder zu leise, dann regle ich es jetzt nochmal irgendwie rauf, da muss ich noch was ändern. So, das war jetzt hier Hyper Unknown und Nuki's Groovy. Mhm. So, der nächste Track, der vierte hier, Isaaco Garcia Peveri, Elvira, Frozen World. Bin mal gespannt, wie ihr den bewertet. Nein. Moment, jetzt habe ich Mist gebaut. Nein. Ich habe eine neue Maus. Ich komme noch nicht ganz klar. So. 8-Bit, sollen wir für dich extra gerade mal die Kamera anmachen oder was? So, vierter Track. Interessant, was du für ein Kopfkino hast. Vierter Track jetzt hier für euch. Viel Spaß beim Bewerten. Thank you. Spaß. Was? Ist schon zu Ende? Scheiße. Okay. Ja, eigentlich, ich fand den ja eigentlich gar nicht so übel. Ich meine, dieses chillige Trance-Getue ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber da hätte noch ein bisschen mehr, da hätte noch was passieren müssen eigentlich, ne? So, ich mag das so Dream Dance-mäßig, ja, da gibt's ja auch noch so dolle Sachen, ja. Aber nein, also von mir kriegt er auch nichts. Ne, ich mache ein X, so. Nö. Also heute ist das ein bisschen schwierig hier, ne? Ich glaube, bisher hat man nur einen Track, der es wirklich geschafft hat. Das war der erste. Der zweite. Ne, der erste und der zweite. Erste. Und der zweite auch? Mhm, 77%. Ah ja, okay. Okay, gehen wir mal den nächsten an. Und zwar ist das Johan Andersen und Cybernoid. So, gehen wir den erstmal hier ein. Und dann starten wir den Track hier in unserer Playlist. Viel Spaß. We'll be right back. So, da sind wir wieder. Mal ein bisschen lauter machen hier. Genau. Hallo? Test, Test, Test. Hallo? Test. Ja. Jetzt sind wir bestimmt lauter als vorhin. So, Leute, ja. Wenn noch nicht gewotet hat für den vorangegangenen Track, dann kann er das jetzt noch eben schnell machen. Jetzt ist es zu laut. Ja, ich weiß. So. Test. Der kann das machen. Das war nämlich Johan Andersen und Cybernoid. 7 Minuten 14. Ja, der ist so lang. Ne? Also das Original ist auch nicht viel kürzer. Und ja, wenn man das Original kennt wie heißt er noch? Der Holländer. Wenn ich komme jetzt drauf. Jürgen Tell. Ja. Also ich fand den eigentlich gar nicht mal schlecht. Ich habe auf jeden Fall ein Sternchen dafür gegeben. Ich glaube, der Track ist auf jeden Fall, er hat es auf jeden Fall geschafft. Die meisten fanden ihn auf jeden Fall super. So, der nächste Track hier ist Johan Andersen nochmal. Und zwar hat er jetzt Terra Cresta. Heißt der Track im Slow Rock Remix. Viel Spaß dabei. Ich mache jetzt schon mal hier den Boot an. Und dann starte ich. Bitteschön. Leute, ja, gebt einen Stern ab, wenn er euch gefallen hat, ein X, wenn er euch nicht gefallen hat. Vielleicht so als als Stütze oder wie soll ich sagen, als Tipp, ja. So, wollt ihr den Track in Zukunft in der Playlist hören? Dann gebt einfach einen Stern. Wollt ihr ihn nicht hören? Gebt ein X. Ist vielleicht einfacher für sich selbst zu entscheiden. Will ich den Track nochmal irgendwann hören? Dann müsst ihr dementsprechend bewerten. Ne? Mein Bot hier, der wird das Ganze schon festhalten und entsprechend, ne? Genau, und wenn es euch egal ist, gebt auch einen Stern. NTH, er hat es bestimmt kapiert, dass du ein X möchtest. Er hat es aufgenommen. Ja, schönen guten Abend auch hier. Der Sid oder Retro-User ist er noch im Moment, hat sich als Sid hier angegeben. Schönen guten Kann Abend. Kannst dich natürlich noch umbenennen, dass wir auch genau wissen hier, wer du bist. Ja, wird alles mitgeschnitten hier. Wo ist eigentlich dieser Tune? Sie vermisst den. Stimmt. Mensch. Hängt der schon wieder in seinen Remixen fest. Immer dasselbe mit dem. Okay, gehen wir den nächsten an. Vielleicht kommt der CZ ja noch im Laufe des Abends und beehrt uns hier mit seiner Anwesenheit. So, der nächste Track wäre John Novak, nicht Johann. John Novak mit Stormlord String Orchestra Cover. 5 Minuten und 40 ist er lang. So. Und dann starten wir einfach mal das Voting und den Track jetzt gleich hinterher. Viel Spaß dabei und denkt an das Voten. So, da sind wir wieder nach einer etwas, ja, ich weiß nicht so recht. Also, grundsätzlich habe ich ja nichts gegen Abwechslung, auch in unserer Playlist. Und der würde sich mit Sicherheit zur Abwechslung mal ganz gut tun zwischendurch. Ne? So denke ich auch. Aber ich finde, in der Richtung gibt es bessere. Es muss jetzt nicht gerade der sein. Ich finde ihn schön. Du findest ihn schön, dann mach einen Stern. Wenn du den schön findest, mach einen Stern. Wer den auch schön findet, macht auch einen Stern. Ich finde ihn nicht schön und ich mache keinen Stern. So. Super. So sieht's aus. Hat so. Ja voll was gebracht, dass wir zwei gewotet haben. Ja, haben wir. Nee, wir haben ja nicht als einziges gewotet. Weiß ich. Nee? Schön. Ja. So, Retro-User, wenn es jetzt noch weitere Sätze in dieser Art gibt, schmeiße ich dich raus. Ist mir egal, wie du das machst, aber das bleibt hier so nicht. Ist das klar? Nur damit du Bescheid weißt. So, nächster Track hier für heute Abend. Wen haben wir? Was war das gerade? Stormlord, ne? Ja. Ah, ich habe das hier nicht markiert. So, der nächste Track ist Martin Dot Infestation. Carsolar Remix. 5 Minuten 8 ist er lang. Und hier machen wir das. Steuerung V. So, dann sehen wir auch mal, wie der letzte Track. 3 dafür, 7 dagegen. Also, der letzte war, der Stormlord ist nicht reingekommen. Gut. Schade. Wissen wir Bescheid, ne? So, nächster Track, wie gesagt, Stimmen ab jetzt bitte. We'll be right back. Ja, da sind wir wieder. Also mir hat er gefallen. Ich habe ihm einen Stern gegeben. Was ihr gemacht habt, sehen wir gleich in der Endabstimmung diesen Tracks. Genau, das war der Solar-Remix von Martin Dot Infestation. So, der neunte Track hier heute Abend. Monty, Red, Golden, Green, Barrett. 2 Minuten 17, das ist relativ kurz im Verhältnis zu den anderen. Ich bin mal gespannt. So, einfach mal reingucken. Dann gucken wir erstmal, wie der andere abgeschnitten hat, der vorherige. 4 dafür, 4 dagegen. War also 50-50. Ich bin überrascht. Okay. Okay, der nächste Track jetzt für euch, Monty und Red Golden Barrett. Nee, Red Golden Green Barrett. Viel Spaß. Ja, Reggae ist immer gut, finde ich zumindest. Wie hast du gewertet? Positiv. Positiv. Genau, wie die meisten anderen hier scheinbar auch. Ja, schön, dass ihr so fleißig mitmacht. So können wir auf jeden Fall Fehler entdecken, die das Programm beherbergt. Und Hellcat wird sich natürlich dran setzen und die zur nächsten Sendung ein entsprechendes Update rausbringen, ja. 7. Stock erreicht, bitte alle aussteigen. Ja, Leute, hier ist im Chat, ist immer cool hier. Kommt rein. Ah, ihr seid alle da. Alle, die zuhören, sind auch im Chat. Ich bin begeistert. Oder wir sind begeistert. So, nächster Track. Mulberry Crystal Hammer. Geht 4 Minuten 13. Und da schauen wir jetzt erstmal, wie der vorherige... Hat's geschafft. Genau, der vorherige hat's geschafft. 7 Stimmen dafür, 2 dagegen. So sieht's aus. So, Mulberry jetzt hier für euch, Crystal Hammer, Mulberry Remix. So, Leute, wer noch nicht hier gewotet hat, kann das jetzt noch tun. Ja, nächster Track wäre der 11. hier für heute Abend. Und zwar NAFTA mit Ace 2. Geht 4 Minuten 50. Und jetzt schauen wir erstmal nach, wie der vorher rangegangene Track bewertet wurde von euch. Es gab 8 Stimmen dafür und 0 Stimmen dagegen. Oh, einstimmig. Wow, nicht schlecht, Herr Specht. Einstimmig dafür. Ja, er war wirklich toll. Gefiel mir auch sehr gut. So, dann spielen wir jetzt NAFTA und Ace 2. Viel Spaß. We'll be right back. Ui, fast verpennt das Ende hier. Ja, also hat er euch gefallen, einfach ein Stern oder wenn nicht, ein X. Ich fand ihn ganz gut. Ich würde sagen, kriegt von mir einen Stern. Was kriegt er von dir? Ach, du wertest es ja nicht, ne? Mm-mm. Sabrina will nicht werten. Nö. Sabrina, ist es scheißegal. Das entscheidet ihr. Mensch. Ja. Na gut. Was war jetzt? Ah ja, der nächste hier für heute ist der 12. Magellanic Outrun. This ain't no shower. It's a downpour OC Remix. Also irgendwas mit Outrun natürlich. Ich bin mal gespannt, wie der rüberkommt. Da gibt es ja schon eine ganze Menge. Da hat das sicherlich nicht einfach. So. Der vorangegangene Track war NAFTA Ace 2 und hat 9 Stimmen dafür gekriegt und 2 Stimmen dagegen. Also so hat das damit quasi in unsere Playlist geschafft. Das ist doch wunderbar. So, Magellanic jetzt hier mit Outrun. Viel Spaß. So, ich muss wieder arbeiten hier. Es ist schon leider schon vorbei. Also ich fand den ja richtig gut. Das fetzte so richtig. Und Outrun kann nur entweder volle Kanne Techno oder volle Kanne Heavy Metal. Ja. Hard Rock. Anders wirkt das nicht. Das geht nur so. Ah, obwohl, diese eine Version fand ich auch gut. Ja, es gibt den auch als Reggae. Ja, das Reggae fand auch. Ich auch, genau. Ja. Das fand ich auch als toll. Als Reggae-Variante war der auch sehr, sehr gut. Aber ich muss auch sagen, was mir an diesem Track hier auch sehr gut gefallen hat, war die sehr viel Eigeninterpretation noch mit eingebaut. Also Sachen, die im Original gar nicht vorkommen. Ich finde, der Song war sehr, sehr ideenreich. Und dementsprechend, also ich finde den auf jeden Fall krass. Ich finde den sehr, sehr krass cool. Ghoul. Ja. Ghoul. So, Ghoul, ja. Ich werde schon hier, ich bin nikofiziert. So, Robert Engstrand. Und The Mansion Gardens, Last Ninja Medley, ist der nächste hier für heute Abend. Der 13. Track läuft circa 3 Minuten 54. Und jetzt schauen wir erstmal, wie der vorangegangene bewertet wurde von euch. 9 Stimmen dafür, 3 dagegen. Sind immer noch nicht alle, ne? Wenn ich jetzt denke, gut, okay, es werden vielleicht auch nicht alle gezählt, je nachdem, weil der Bot noch fehlerhaft ist. Aber trotzdem sind ja 19, 20 Leute im Chat. Ne, 19, 18, sagen wir mal. 18. Der Sani ist ja nicht dabei. Hm. Und ich, ja, sagen wir mal 19, nee, 18. Der Bot zählt auch nicht. Dann haben immer nur noch 10 Leute oder sagen wir mal 11 Leute gevotet, ne? Hm. Okay, aber trotzdem auf jeden Fall schon mal ein gutes Ergebnis. So, ja, Vote läuft schon, ne, für den Track. Yep. Mansion Garden von Robert Engstrand. Viel Spaß. Ganz kurz, macht eure Schrift doch weiß oder schwarz, dann ist es kein Problem, dann werden alle Votings gezählt. Nur so nebenbei. Er ist noch nicht auf bunt eingestellt. So, das war er jetzt. Ja, ich, ja, doch. Also ich glaube, er kriegt von mir auch ein Sternchen verpasst. Ich glaube, das ist ganz nett. So, wer das jetzt auch noch tun möchte, ja, also alle, die jetzt im Chat sind, sind natürlich angehalten, hier noch ein Voting abzugeben. Ein Stern für, wenn er euch gefällt oder wenn ihr den weiterhin bei uns in der Playlist hören wollt oder ein X, wenn das am liebsten nicht der Fall ist. Ja, tut mir leid, Skat, dass ich reingequatscht habe, aber ich fand diesen Hinweis, der ist jetzt gar nicht mal so unwichtig. Wie gesagt, weiße Schrift soll... Schwarze Schrift. Nur nicht weiße. Schwarz. Nur schwarze Schrift, nur schwarz. Bitte verwenden. Kein Kursiv, kein Dreck, Fettdruck. Kein Dreckdruck, kein Fettdruck, kein Kursiv, ja, genau. Ja, also ganz normale Schrift, weil alles andere stört den Bot und kann somit hin dann die Wertung nicht vornehmen. So sieht's aus. Ja, so, nächster Track ist, lass mal gucken. Ja, wir gucken jetzt erstmal, wie der vorherangegangene ausgefallen ist. So, und jetzt kriege ich keinen. Du hast das Ausrufezeichen vergessen. Ach, ups. Ich denke gerade, was ist das? Ach, Quatsch mit Soße. Was mache ich denn hier? Blödsinn. Ja, voll dem Quatsch hier. Ey, Mann, ey. So. Dann geh aber. Doch, Skat. Mach hin, ich muss mal. Oh, 81% dafür. Er hat's geschafft. Neun Stimmen dafür, zwei Stimmen dagegen. Sehr schön. Ja, gut. Der nächste Track ist dann also Silvek Mai und Prehistoric Tale, Main Theme Remake. Das ist dann der nächste. Die Abstimmung läuft. Viel Spaß. We'll be right back. Ui, da ist er schon zu Ende. Ja, wie war er? War er gut? Dann ein Stern, war er schlecht? Kriegt dann X. Ich mache jetzt mal ja. Ein Stern. Den möchte ich nochmal hören in unserer Playlist. Wunderschönen guten Abend, Ange. Ange ist jetzt da. Rüttelschnuff ist weiterhin der Lars. Ich dachte schon, das wäre ein neuer. Redneck, schönen guten Abend. Wer ist noch neu? Fena. Ja. Das sind die Neuen hier. Tatsuyin, genau, den habe ich auch noch nicht begrüßt. Wunderschönen guten Abend. Ja, ihr hört Classic Video Games Radio. Wir haben auch einen Jingle, fällt mir gerade ein. Ich habe den heute noch gar nicht benutzt. Wir haben auch einen Jingle. Classic Video Games Radio. Bim. So sieht's aus. So, der nächste Track ist ein anderer. Wir gucken jetzt erstmal, wie der vorangegangene. Ach, Mensch. Also irgendwie, ich habe eine neue Logitech-Maus. Ihr müsst mir verzeihen. Ich habe irgendwie, habe ich das noch nicht raus. So. Jetzt haben wir's. So. Die ist aber super, ich komme ganz gut aus. Das ist die Marathon 705. Die ist klasse, wirklich klasse. Also ich hatte vorher eine Speedlink, das war Müll. Das war einfach nur Schrott. Jetzt habe ich hier eine Logitech, das ist schon, ja, supi. Ja, wie gesagt, Prehistoric Tale hatte 10 Stimmen dafür, 2 Stimmen dagegen. Somit hat es also geschafft mit 83%. Jawohl. Hervorragend. So, nächster Track ist dann also Showroom Dummy Xenophob Audiophob. 2 Minuten 54 geht da. Abstimmung läuft jetzt und der Track natürlich auch. Viel Spaß. So, Leute, das war jetzt Xenophob Ja, also nö, ich weiß nicht. Ich fand den jetzt nicht so dolle. Showroom Dummy war das mit Xenophobe, Audiophobe. Nö. Nicht so wirklich. Ich bin mal gespannt, wie der jetzt von euch bewertet wurde. Zwei Stimmen dafür, sechs Stimmen dagegen. Ja, ich denke, das ist eindeutig und braucht man also nicht weiter darüber zu diskutieren. Als 16. Track folgt dann jetzt Solar Mess mit Shadow of the Beast, Underwater Level. Und Shadow of the Beast ist natürlich eigentlich immer etwas, was meistens in die Playlist wandert. Ich bin mal gespannt, was Solar Mess daraus gemacht hat. So, das war ein Shadow of the Beast Underwater Level von Solar Mess. Doch, ich finde, den hat er gut gemacht. Von mir hat er auf jeden Fall ein Sternchen gekriegt. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr dazu gesagt habt. So, eine Abstimmung für den Song 16 war mit 5 Stimmen dafür und 7 Stimmen dagegen. So, wer jetzt noch einen gute Stimme dafür abgeben will, der kann das jetzt noch machen. Hä? Du hast doch schon den nächsten geklickt. Nee, stimmt, der kann das jetzt nicht machen. Entschuldigung. Entschuldigung. Du bist. Nichts drücken. Ich hab doch schon den nächsten eingemacht. Ah, halt. Schatzi. Ja. Verwirr die Leute doch nicht so. Ich bin selber verwirrt. So. Ja, genau. Paul, John. Sonic the Hedgehog Childhood. Angel, deins wird eh nicht gewertet. Man muss schwarze Farbe haben, um gewertet zu werden. Der Bot kann auch keine Farben lesen. Richtig, du musst deine Schrift auf schwarz umstellen, sonst funktioniert das hier leider noch nicht. Ja, Paul, John, Sonic the Hedgehog, Childhood Act 2 jetzt hier für euch. Viel Spaß. Und wie gesagt, jetzt, ab jetzt bewerten für diesen Song. Ja, schöne, coole Techno-Nummer. Könnte man auch in der Disco spielen. Ich fand ihn geil. Also, Sternchen. Machen wir den doch mal. So, alles klar. Ja, das war's jetzt schon. Der 17. Dreck ist vorüber. Jetzt bin ich doch mal gespannt, wie der von euch bewertet wurde. Jetzt kommt gleich, könnt ihr euch freuen, mal schon mal so, noch so ein bisschen Chiptune. Ja. Und zwar ist das Chris Hülsbeck, Realm of the Trolls. So, und der vorherige Track hat 12 Stimmen dafür bekommen und 2 dagegen. Meine Güte, nicht schlecht. Also haben 14 Leute abgestimmt. Das war gut. Ja. So, ja, wie gesagt, jetzt läuft Realm of the Trolls 4 Minuten 33 lang. Wenn ihr den Track gut findet, jetzt bitte bewerten. Oder eben auch nicht gut bewerten, je nachdem. So, ja Leute, das war jetzt Chris Hülsbeck mit Realm of the Trolls und ich bin auch der Meinung, dass das Spiel gar nicht erschienen ist. Also der Track ist zwar gemacht worden, aber letzten Endes hat er dieses Soundfile eigentlich gar nicht benutzt. Ja, ist also auf keinem Spiel erschienen und von daher wollte ich jetzt einfach nur mal hören, was ihr dazu sagt. Ich fand ihn jetzt auch nicht so prall und ich denke, in die Playlist muss er nicht unbedingt. Also kriegt er von mir auch ein X. So, ich bin mal gespannt, wie der jetzt von euch grundsätzlich bewertet wurde. 9 dagegen. 6 dafür. Oh, es gab doch dann einige, die dann noch gesagt haben, ja, mir gefällt er. Ne? Hat es aber nicht geschafft. Hat es aber dann dennoch nicht geschafft, ja. So, der nächste Track ist auch wieder Chris Hülsbeck. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben Hans Ippisch und Chris Hülsbeck diesen Track zusammen gemacht und der nennt sich Soldier. Und was ich so davon gehört habe, fand ich ganz nett. Deswegen habe ich ihn mal gespeichert. Ich bin mal gespannt. So, ab jetzt gilt das Voting. Viel Spaß. So, Leute, ja, ich würde sagen, don't feed the trolls. Ja, ich denke, ihr wisst, was gemeint ist. Und alle anderen, die das nicht wissen, ist auch nicht schlimm. Ja, wir machen einfach unser Ding hier und der Rest ist mir wurscht. Ja, so, ja, den Track, der gerade lief, das war Chris Hülsberg und Hans Impisch mit Soldier. Und, nee, ich muss das nun wieder reinkopieren. Jetzt schauen wir erstmal nach, wie der von euch bewertet wurde. So. Geschafft. 8 Stimmen dafür, 4 Stimmen dagegen. Somit hat er es also geschafft. Wunderbar. So, der nächste Track ist Ramiro Vaca mit Liberty. Viel Spaß dabei. Song startet jetzt und das Voten nicht vergessen, Leute. We'll be right back. So Leute, das war jetzt hier Ramiro Vaca mit Liberty. Ja, gibt es einen Stern von euch dann jetzt oder ein Kreuzchen dann auch jetzt bitte noch, wer es noch nicht getan hat. So, ich mache einen Stern, glaube ich. Er war ganz nett, würde ich sagen. Er war aber auch nicht besonders schlecht. Genau. Ja, guten Abend, Fallen Devil. Schön, dass du jetzt auch da bist und jetzt hier mitvoten kannst für unsere Tracks, die noch übrig sind. Es sind noch 1, 2, 3, 4 Tracks noch in unserer Liste, die heute noch gespielt werden sollen. Nein, das war verkehrt. Rückgängig. So. Jetzt schauen wir erstmal nach, was Liberty von euch bekommen hat. So, das sind 8 Stimmen dafür und 5 Stimmen dagegen. Somit ist dieser Track auch in unsere Playlist gewandert. Es ist natürlich jetzt noch nicht sofort, das mache ich nachher alles noch von Hand. Aber er wird es auf jeden Fall in die Playlist schaffen. So sieht's aus. So, jetzt kommt nochmal Ramiro Vaca und Rock'n'Roll. Das ist der Track 4 aus dem SID-File. Und wundert euch nicht, dass ich so viel immer so von einem User habe, also von einem Musiker habe, denn es gibt so Seiten, da kann man die Sachen runterladen, also schon fertig als MP3-Datei. Und da habe ich eine ganze Menge Leute halt gefunden, die ich halt so vom Namen her kannte. Ich denke, komm, letzte alles mal runter und kann man sich ja immer noch mal anhören und dementsprechend vielleicht mal auswerten. So, und das macht ihr jetzt gerade mit uns zusammen quasi das, was ich mal so runtergeladen habe, mal ausmisten sozusagen, was kann man behalten, was nicht. Das ist die Hitparade hier auf Classic Video Games Radio. Classic Video Games Radio. Genau, so. Voting jetzt für Rock'n'Roll Track 4. Viel Spaß. We'll be right back. So, das ist aus dem Spiel Rock'n'Roll gewesen auf dem Commodore 64 von Rainbow Arts, ganz genau. Ja, Ramiro Vaca ist guter Kumpel auch von Chris Hülsbeck und die zwei haben immer zusammen musiziert. Und Rock'n'Roll ist, glaube ich, auch eine Gemeinschaftsproduktion von Chris Hülsbeck und ja, und ihm natürlich. So, der 22. Track hier für heute ist auch, Anders Lundqvist hatten wir heute noch nicht, mit dem Track Dig It. Und jetzt gucken wir erstmal noch, was der vorherige Track für eine Wertung hatte. 10 Stimmen dafür und 5 Stimmen dagegen. Und somit hat er es natürlich geschafft, war mir eigentlich klar. So denn, ja, nächster Track hier ist schon, glaube ich, ja, das Voting läuft bereits, richtig. Und so gibt es jetzt Anders Lundqvist mit Dig It. Viel Spaß und denkt an das Voting. So, ja, wenn euch der Track gefallen hat, gebt jetzt noch einen Stern ab. Ich glaube, da ist noch nicht viel passiert. Wichtig ist natürlich, wenn ihr euch nicht sicher seid, wartet immer bis zum Ende ab. Und ja, wie gesagt, jetzt könnt ihr das noch tun. Ich gebe auf jeden Fall auch mal einen Stern. Ich finde, Anders Lundqvist ist eigentlich immer ein Sternchen wert. So, dann schauen wir auch gleich mal, wie ihr für diesen Track bewertet. Gewotet habt, so muss man es sagen. So. Ich warte noch ein klein wenig. Ich sehe, ihr seid noch in der Bewertungsphase. Und werde jetzt noch ein wenig Blödsinn verzapfen. Solange, bis dass ihr fertig seid. Woher weißt du dann, wann die fertig sind? Weiß ich noch nicht. Die haben alle, ich weiß nicht, irgendwie Probleme gehabt, jetzt während des Tracks zu voten. Ja, jetzt kommt auch noch der Nors. Den letzten beißen die Hunde, Leute. Votet jetzt oder lasst es bleiben. Ja. Schön, aber ihr seid fleißig, ihr macht fleißig mit. Das freut mich sehr. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, die ganz neuen natürlich jetzt hier. Vielleicht noch gerade so als Hinweis, das ist hier heute eine Hitparade. Ja, ich nenne sie mal scherzhaft so, weil es auch schon damals in den 80er Jahren eine Sendung auf dem ZDF gab, die ähnliche Sachen im Prinzip gemacht hat, nur halt mit den Charts, die eben damals gelaufen sind. Und angelehnt an dieser Sendung habe ich gedacht, nenne ich doch einfach unsere Radiosendung hier ebenfalls so. Und macht das aber halt mit Tracks, die halt in der Szene gemacht werden, die in der Computerszene gemacht werden, die dann eben Spiele neu vertonen, also Spiele-Soundtracks eben neu vertonen oder eben halt auch die alten Tracks. Also wir haben auch Chiptunes oder eben Remixe. Das ist jetzt im Moment hier gerade so ein bisschen so die Chiptune-Richtung. Anders Lundqvist hat das nämlich auf dem Amiga gemacht, also getrackert vielmehr. Und ja, davor, das war dann der Commodore 64. Und davor noch, also wer davor schon zugehört hat, das waren also Remixe, die also, wo also Leute an ihrem PC mit Soundprogrammen wie Cubase oder Fruity Loops oder so Musik eben halt machen und die Tracks dann im neuen Gewand wieder neu aufmischen. Wie zum Beispiel jetzt, was hatten wir heute, was war bekannt? Outrun hatten wir gehabt, Last Ninja hatten wir. Das waren so neue Sachen. Shadow of the Beast, Sonic the Hedgehog. Das kennt man natürlich alles von, ne? Früher vom Mega Drive oder Amiga oder vom C64. Aber das eben halt als neue Version. So, ich denke, wir haben alle Votings jetzt mittlerweile bekommen hier von euch. Und das war Ticket, ne? Genau. Enigmatic Theme von Anders Lundqvist ist jetzt dran sozusagen. So, und Dig It, der vorangegangene Song, hat 11 Stimmen dafür bekommen und 4 Stimmen dagegen. Somit hat er es natürlich geschafft, in unsere 24-Stunden-Playlist zu kommen. So sieht's aus. So, ja, ansonsten jetzt viel Spaß mit dem Track. Und zwar Enigmatic Theme von Anders Lundqvist. Ach, ich habe Blödsinn gemacht. So, ich muss ihn nochmal starten. Das Voting ist beendet. Ich habe Blödsinn gemacht. Wartet mal, ich muss da eben hier gerade was ändern. Was machst du für ein Mist? Mann, ich habe keine Ahnung, ich mache Blödsinn. So, musst du auch noch meckern? Ja. Fliegst du raus. So. Wohin denn? Durch die Wohnung. So, da sind wir jetzt auch mit diesem Track durch. Und auf die Wertung bin ich jetzt mal gespannt. Wir schauen einfach mal nach. So, 7 Stimmen gab es dafür und 2 dagegen. Somit hat das natürlich auch geschafft mit 77%. Und als nächster Track haben wir jetzt hier den 24. für heute Abend und auch den vorletzten. Nee, vorvorletzten. Fatal Error von Anders Lundqvist. Geht 5 Minuten 15. Ja, ansonsten viel Spaß damit und denkt an das Voting. Ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall auch eine nette musikalische Darbietung hier. Ja, warum der Bot jetzt auch hier gewotet hat und einen Stern eingegeben hat, weiß ich noch nicht. CF hat geschrieben, zieht den Stecker, bevor Arnie kommt. Arnie? Arnold Schwarzenegger, müsstest du besser wissen als ich. Ja, aber wieso Stecker ziehen? Ach so, wegen dem Bot. Ja, wahrscheinlich. Ja. Hellcat, schnell das den Bot ausmachen. Ich glaube, der macht schon eigene. Skynet beginnt zu denken. Ich weiß nicht, habe ich schon einen Stern gedrückt? Ich glaube ja. Keine Ahnung. Nee, habe ich jetzt. Okay, Leute, ein Stern, falls euch der Track gefallen hat. Und ein X, wenn nicht. Genau, ich warte noch einen kleinen Moment, bevor die Neko schon wieder eingeschlafen ist und erst einen Stern schon gibt, wenn ich den anderen schon den nächsten Track quasi schon in den Bot eingegeben habe. Genau, so, dann würde ich sagen, spielen wir Lake of Dreams nach unserem Radio-Jingle hier. Classic Video Games Radio. Ja, Fatal Error hat übrigens 9 Stimmen dafür bekommen und 2 Stimmen dagegen. Genau, und jetzt läuft dann jetzt Lake of Dreams von Anders Lundqvist. Viel Spaß. Thank you. Genau, Jolla. Mehrfach stimmen ist nicht. Ja, so ist es gut. Der Bot funktioniert also in der Richtung. Wenn man es also nicht mehr wusste, ob man jetzt gestimmt hat, dann kann man es natürlich nochmal probieren. Der Bot erinnert einen daran, dass man es ja schon getan hat. So, dieser Track, ja, war nett, ne? Würde ich sagen, kann man nicht meckern. Ich habe auch dafür gestimmt. Ich bin mal gespannt, wie er jetzt allgemein von euch bewertet wurde. So. 9 Stimmen dafür, 2 Stimmen dagegen. Hervorragend. So. Der letzte Track hier für heute Abend. 26 Lieder waren das heute. War ein bisschen mehr als letzte Hitparade. Zieht sich etwas, sagte vorhin jemand. Ja, ich denke, viel länger darf es auch nicht sein, ne? Sonst ist man auch nicht mehr so ganz vielleicht bei der Sache, ne? Muss man ja doch schließlich ein bisschen sich anstrengen, ne? Damit man da eine vernünftige Wertung abgeben kann. Ist ja nur wieder ein bisschen kürzer. Was vor allem ja auch bei der Wärme jetzt vielleicht nicht so ganz gut funktioniert mehr mit dem Denken, ne? Ich habe auch so meine Schwierigkeiten hier. Deswegen hatte ich auch vorhin. Wenn man am nächsten Tag arbeiten muss. Halt. Ja, genau. So, letzter Track, Space War. Und dann wollte der Lokotus noch einen Wunschtrack haben. Den möchte ich ihm noch erfüllen. Das bin ich ihm schuldig. Und dann sind wir hier weg vom Fenster. So, erstmal Space War. Nee, Space War läuft schon. Ich kann keinen Blödsinn machen hier. Die Abstimmung für Space War läuft. Jetzt fehlt nur noch die Musik. Viel Spaß. We'll be right back. So, Leute, ja, also ich würde sagen, das war einer der früheren Amiga-Sounds, die man da so gemacht hat. Und ich glaube, die er auch so gemacht hat, dieser Anders Lundqvist. Und das hört man schon raus. Und mir gefällt das sehr gut eigentlich, dieser Stil, dieser frühe Amiga-Sound. Das hat was. Das ist echt Retro. Gut. Somit hin wären wir jetzt am Ende der Sendung angelangt. Wir machen jetzt nur gerade noch ein Endresümee. Wir werden mal gucken. Songvote Ende. Nee, erstmal Vote Ende, Schätzi. Vote Ende, genau. Wenn alle Tracks beendet worden, so war das. Genau. Aber dass wenn alle Tracks beendet werden, musst du nicht dazu schreiben. So sieht's aus. So. Der hat 7 Stimmen dafür gekriegt und 0 dagegen. Ja, wunderbar. Der war eh schon in der Playlist. Aber wie gesagt, das liegt daran. Das war nochmal die Bestätigung. Das war nochmal die Bestätigung, dass er wirklich auch da bleiben kann. Das ist ein bisschen durcheinander bei mir jetzt hier, was sich aber in Zukunft ändern wird, weil wir die Hitparade haben wir halt noch nicht so lange. Das Radio gibt es aber schon länger. Das Radio gibt es schon länger, als wir die Hitparade haben. So. Und deswegen hatte ich schon Sachen hochgeladen auf den Server und mir erst später die Hitparade einfallen lassen. Und das war aber kurz davor. Und deswegen hatte ich dann die Songs dann gesagt, okay, dann komm, dann lässt du sie mal irgendwann doch nochmal in der Hitparade laufen, obwohl die schon auf dem Server sind. Ganz genau. Ja, aber nicht alle. Lass doch einfach nicht alle, drauf, nein, natürlich ist. Nicht. Ich kann jetzt nicht hingehen und unsere ganze Playlist nochmal durchpflügen und da nochmal Hitparaden draus machen. Das werde ich nicht tun. Ich denke ansonsten, tut's das soweit. Genau, und jetzt schreibst du dem. Jetzt schreibe ich dem Songvote Ende. Genau. Und dann sind wir. Haben wir das geschafft? So, der Bot ist fort. Und dann zeige ich euch jetzt nochmal, was hier heute alles gewertet wurde. Das poste ich nochmal in den Chat rein. Da könnt ihr euch das nochmal angucken. Bis zur Nummer 1. Genau, hier, ne? Ja, ich habe vorhin noch mal gesucht, Lokotus. Du wolltest ja im Laufe der Sendung, wolltest du gerne einen bestimmten Track haben. Den habe ich nicht auf meiner Festplatte. Der ist nur bei uns auf dem Server. Den muss ich mir erst noch, das Album muss ich mir erst noch runterladen. Das war ja etwas aus unserer Zelda-Sendung, die wir mal hatten, hier im Radio. Die werde ich mir noch runterladen müssen. Das habe ich gar nicht, fällt mir auf. So, ich hoffe, das hat jetzt geklappt. Copy und paste. Paste. Wir wollen den Bot zurück. Ihr wollt den Bot zurück. Komm zurück, Bot. Mach's gut, Bot. So, da seht ihr sie alle nochmal. Könnt ihr euch nochmal zu Gemüte führen. Ja, ich werde diese Liste natürlich auch online auf unserer Webseite. Aber ein bisschen schöner, bitte. Ja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Dass das ein bisschen netter aussieht, ich bin noch nicht ganz so zufrieden mit dieser Liste, dass das nicht ganz so durcheinander aussieht. Genau. Ja, Leute, das war's. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Ich würde einfach nur die Songs, die halt drin bleiben, in die Liste machen und dann auf Posten und Ende. Das war's. Ja, aber wir wollen das doch mit Ergebnis haben. Ach, das ist so Quatsch. Oh, das ist jetzt Quatsch. Ja. Nein, das ist nicht Quatsch. Das brauchst du während der Sendung. Nein, das ist alles die Auswertung, super. Aber das muss nicht jeder sehen. Doch, natürlich. Die Leute wollen das doch sehen. Doch. Okay. CSV-Export am Ende? Keine Ahnung, Hellcat. Weiß ich nicht. Mach was. Keine Ahnung. Also, der Hellcat ist ja dafür, dass wir mehr Laberradio machen. Soll ich jetzt noch eine Stunde labern? Über was soll ich denn labern? Ich habe ja schon so viel erzählt hier am Mikrofon. Ich bedenke, dass ich ja schon seit 2008 mache. So langsam fehlen mir die Worte. Ach ja. Nee, gut, ich lasse euch jetzt mal mit diesen Eindrücken alleine und wünsche euch auf jeden Fall eine grusame Nacht. Schlaft gut und wir sehen uns nächsten Montag in der Sendung Retro-Quatsch. Neue Sendung. Eine ganz neue Sendung, ein ganz neues Konzept, was sich der Eonium hier ausgedacht hat. Nein, ausgedacht hat er sich das nicht so wirklich. Ich hatte die Idee auch schon vorher, habe sie aber nie ausgesprochen, weil ich eigentlich immer gedacht habe, das macht eh keiner mit. Und bin jetzt eines Besseren belehrt worden, dass sich das doch lohnt, so etwas mal zu machen. Dass man also sich Themen ausdenkt und dann so ein paar Leute so zusammenruft über Skype, ja, oder eben vielleicht sogar persönlich hier nach Hause. Das kann sein, dass in der nächsten Sendung das tatsächlich so sein wird, dass der Hellcat und Lokotus, sofern da nichts dazwischen kommt, hier persönlich da sein werden. Und dann eben der Eonium und ein Kumpel von ihm werden dann über Skype zugeschaltet. Und so werden wir dann über ein Thema diskutieren, über dann vielleicht Erfahrungen austauschen. Weißt du, so eine Art Stuhlkreis, ja, für Retro-Nerds. So kann man das vielleicht nennen. MTH fragt mit Bild? Mit Bild, ja, ganz genau. Ich werde das mit Bild machen und im Radio senden. Also ich lasse beide Streams laufen an dem Abend. Was ihr dann schauen wollt oder hören wollt, ist dann euch überlassen. Es ist auf jeden Fall beides zur Verfügung. Steht beides zur Verfügung. So sieht's aus. Ja, und ich habe das natürlich Retro-Quatsch genannt, weil ich an die Sendung Kinderquatsch denken musste aus den 90er Jahren mit Michael Schanze. Da haben die Kinder auf der Bühne etwas vorgetragen, was gesungen oder ein Gedicht oder irgendwas. Oder er hat mit den Kindern irgendwas, er hat die Kinder interviewt und mit denen die irgendwas gefragt. Und das war immer sehr lustig. Und angelehnt an dieser Sendung habe ich mir dann quasi den Namen für unsere Diskussionsrunde hier ausgedacht. Retro-Quatsch. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich denke, das wird sehr interessant werden. Vor allem, wenn Hellcat und Lokotus hier persönlich da sind, dann glaube ich, wird das eine sehr, sehr geile Runde. Ja, definitiv. Apprentice, singen, das stand nicht im Vertrag, sagt Hellcat. Singen? Ja. Habe ich singen gesagt? Ja, weil du sagtest, der Michael Schanze hätte die Kinder immer interviewt oder sie hätten gesungen für ihn. Oder. Ach so, ja gut, okay, das ist natürlich, singen tun ja da die Kinder. Wir sind ja keine Kinder, ne? Von daher bin ist ich jetzt das, ein Kind oder was? Passt das jetzt nicht? Wieso, du singst ja nicht? Naja, manchmal schon. Also wenn ich im Radio laufe, singe ich. Okay, das ist was anderes, aber die Sendung heißt ja dann auch nicht Retro-Quatsch. Das ist richtig. Ne, siehste. Das stimmt. Die hör mal, die wollen das. Hellcat, die Hörer wollen das hören, was du machst. Egal, ob das gesprochen ist oder gesungen ist. Ich glaube, das ist denen völlig egal. Hauptsache, es ist ein Alternativprogramm zum Fernsehen oder zu was weiß ich, ja, zu WM oder was weiß ich, ja. Also ich glaube, das ist für viele hier eine Flucht aus dem wirklichen Leben. Und dabei spielt es keine Rolle, was ihr da macht. Ja. Ich bin gespannt, was das wird hier. Und es kann natürlich dann auch in Zukunft dann auch mit anderen Leuten noch dann diskutiert werden. Ich denke, da finden sich dann vielleicht auch noch andere, wie zum Beispiel der Norse hatte sich auch, der hatte auch eventuell Lust dazu gehabt. Oder Dennis oder, ja, ich weiß nicht, da gab es schon, für diese Sendung gab es da auch schon einige, die da gesagt haben, ich hätte da Interesse dran, mal an dieser Sendung mitzumachen. So Leute, jetzt kriegt dann auch einen Jingle auf die Ohren und dann sind wir aber auch wirklich weg. Ja, ich muss morgen früh raus und langer Tag, es ist draußen warm, ich muss viele Getränke verkaufen, sehr viele Getränke. Morgen wird es sehr heiß werden und dementsprechend muss ich fit sein. So, macht's gut, bis dahin, tschüssi. Tschüss. Video Games Radio.